Shit, shit. Ich tipp Text in mein Handy wie Pins. Lese sie einmal täglich durch und weiß am Ende, ich bin's. Wo meine Songideen sind, komm eure Hände nicht hin. Ich schreibe ein Part und jeder von euch denkt am Ende, ich spinn. Ich bin vielseitig, weil ich viel schreib. Fick die anderen, ich will, dass ihr der ist der Beste, den es gibt. Schreit Antoine, guck, ich brauch ne Menge, doch ein Beat reicht. Und ich beende meinen Tag zufrieden und siegreich. Jeder ist ein Hater, ich auch, weil ich diese Hater hate. Du bist kein Rapper mehr, du bist ein Kasperkopf wie Flavor Flav. Du bist nicht Icarus, nur weil du auf die Fresse fliegst und dich niemand mehr braucht, so wie ein neuen Track von Cassidy. Guck, die Presse liebt Aussagen wie diese, doch wenn ihr das hört, fallt ihr Reporter in ein Riesenloch. Rapper wollen schießen, doch zögern nach dem Part lieber, denn sie haben den Beruf verfehlt wie ein armiger Barkeeper. Schreibt doch, glaub mir, dass es bald für euch ein Ende hat. Eins noch, denk an all die Zeit, die ihr verschwendet habt. Scheiß drauf, wer jetzt eure Songs auf seinem Handy hat, denn ich mach euch mit nur einem Rhyme auf meinem Handy platt. Schreibt doch, glaub mir, dass es bald für euch ein Ende hat. Eins noch, denk an all die Zeit, die ihr verschwendet habt. Scheiß drauf, wer jetzt eure Songs auf seinem Handy hat, denn ich mach euch mit nur einem Rhyme auf meinem Handy platt. Vergiss die Schlampen von gestern, das hier ist anders und besser. Ihr seid bei Raps so fehl am Platz wie ein Panzer im Western. Ihr seid bei Raps so fehl am Platz wie ein Punker bei der CDU. Ihr Vögel seht es ein, gesteht euch selber ein Gehege zu. Nein, ich bin nicht geil auf Harmonie, doch diese Szene ist ne Parodie auf Full Metal Jacket. Leute, hört ihr diese Kugeln fliegen, seht ihr die Security? Nur weil ein IQ Stufe 0 Rapper battelt, ich schreib das, bis sie meinen Namen an die Wand malen. Denn ihr seid unglaubwürdig wie Nazi in Sandalen, wie ein Hooligan mit Dreads, wie ein Hetero mit Fokuhila. Rap-Berichterstattung heißt, hier kommt das Koks zum Dealer. Ich muss nur ein paar Lines aus meinem Handy suchen und ihr steht mit dem Rücken zur Wand wie Heteros in Gefängnis duschen. Er ist zurück, der lyrische Dr. Eisenfaust, und der knubbelt aus, er hebt dieses Mal die Seife auf. Schreibt doch, glaub mir, dass es bald für euch ein Ende hat. Eins noch, denk an all die Zeit, die ihr verschwendet habt. Scheiß drauf, wer jetzt eure Songs auf seinem Handy hat, denn ich mach euch mit nur einem Rhyme auf meinem Handy platt. Schreibt doch, glaub mir, dass es bald für euch ein Ende hat. Eins noch, denk an all die Zeit, die ihr verschwendet habt. Scheiß drauf, wer jetzt eure Songs auf seinem Handy hat, denn ich mach euch mit nur einem Rhyme auf meinem Handy platt. Yeah. Scheiß auf Reimbuch, ich hab mein Sony Ericsson. Ich fall so lang an Texten rum, bis sie fertig sind. Einer von den ehrlichsten Rappern hier, ich sage es ehrlich, früher hab ich wirklich jeden zweiten Text zerrissen. Und außer diese Stimme brauchst du niemand. Guck, ich rette Rap, ich nehm das Mic und lüne ich hier auf Kopierer. Willst du noch deutsche Mucke hören oder saugst du wieder? Fuck it, willst du deutschen Rap zerstören oder kaufst du wieder? Fame ist geil, schau wie alle Leute Jacko haten. Show bist es so waghalsig wie auf Stilettos breaken. Und schau wie alle hier Image jetzt auf Ghetto faken. Dabei sind sie fast so arm, los wie dieser fette Elton. Und schau die Frauen, wie jede von ihnen gelitten hat. Doch jetzt sind spätestens nach dem dritten Part die Nippel hart. Rap ist back, doch niemand belohnt seinen Finder. Aber wir sind jetzt im Haus, so wie Mond. Schein Kinderkorb. Schreibt doch, glaub mir, dass es bald für euch ein Ende hat. Eins noch, denk an all die Zeit, die ihr verschwendet habt. Scheiß drauf, wer jetzt eure Songs auf seinem Handy hat, denn ich mach euch mit nur einem Rhyme auf meinem Handy platt. Schreibt doch, glaub mir, dass es bald für euch ein Ende hat. Eins noch, denk an all die Zeit, die ihr verschwendet habt. Scheiß drauf, wer jetzt eure Songs auf seinem Handy hat, denn ich mach euch mit nur einem Rhyme auf meinem Handy platt.